Cutbeat. Kuma. Koma am Stitzi, okay, es geht los, ja. Mein Fell weist Narben auf, dein Gesicht ist oft mir Schein. Setze bewusste Bilder, Puzzle, keine Doppelrhymes. Kotzt mich aus, kannte Zeit, zeige, was im Kopf gedeiht. Mein Hip-Hop voller Marsch und Trottel werden noch gesigned. Fliege weg und vergesse Gefühl für Raum und Zeit. Bauchmensch, sage, was mir gerade in die Birne steigt. Lauf, renn, und das solange sich mein Ziel erreicht. Ich beam mich weg und schreibe hier schon wieder seit geraumer Zeit. Die Bänke Meter hoch, Gedankenblitze schlagen ein. Ich seh die Iris des Orkans und fahre grad hinein. Doch bin auf Kurs, Captain Koma hisst die Segel wieder. Der Beat mein Bild im Tuch, der alte Kahn bewegt sich wieder. Schreibe Lieder und ich klotz für acht. Du schreibst einen Text voller Phrasen, ich hab Floskeln satt. Wirke fast übermotiviert, ich trotz vor Kraft. Verleihe meinen Gedanken Flügel, Mann, du protzt dich mal. Schon wieder dieser Kuh. Leg einfach mal los, bringt die Strophen auf Papier, dreht sein Weedbier. Ja, Prost, hab nen großen Appetit und nen Riesenloch im Magen. Poesie auf Beatzeilen, die einschlagen. Schon wieder dieser Kuh, legt einfach mal los, bringt die Strophen auf Papier, dreht sein Weedbier. Ja, Prost, hab nen großen Appetit und nen Riesenloch im Magen. Poesie auf Beatzeilen, die einschlagen. Ich steh für Kraft am Mike, Blut, Schweiß und Tränen genau. Für Lachen von innen und werd mein Weg hier schon geh ich laut. Auch in Bizarre meinen, jeder Track mit Herz verfasst. Lass mich nicht verbiegen, nicht mal Rapper das bisher geschafft. Gedanken ungefiltert, Quatsch nicht drumrum. Vom Transmitter zur Synapse, von der Hand in den Mund. Übers Mic, in Rechner aus den Zeilen wurde ein Track. Mann, die Spuren gehen zu Raw und die Datei dann ins Netz. Ich brauch kein Cash, ein bisschen Mucke machen, reicht mir schon. Ein bisschen Zeit für mich, Stift und Blatt, schreibt ein Song. Maß genommen, angepeilt, schieß und mach ihn rein, die Fang. Verteil mein Gift, mir das nehmt niemals keine Chance. Die ersten Gehversuche, hab sie genau vor Augen. Ja, bei eurem aufgewacht, hab da Bock mich jetzt aufzutrauen. Glaubt an das, was ich mache, damals so wie heute auch. Das Feuer brennt und daher nehm ich auch noch heute auf. Schon wieder dieser Kuh, leg einfach mal los. Bringt die Strophen auf Papier, dreht sein Weedbier. Ja, Prost, hab nen großen Appetit und ein Riesenloch in meinem Magen. Poesie auf Beatzeilen, die einschlagen. Schon wieder dieser Kuh, legt einfach mal los. Bringt die Strophen auf Papier, dreht sein Weedbier. Ja, Prost, hab nen großen Appetit und ein Riesenloch in meinem Magen. Poesie auf Beatzeilen, die einschlagen. Schon wieder dieser Kuh. Schon wieder dieser Kuh, legt einfach mal los. Bringt die Strophen auf Papier, dreht sein Weedbier. Ja, Prost, hab nen großen Appetit und ein Riesenloch in meinem Magen. Poesie auf Beatzeilen, die einschlagen. Schon wieder dieser Kuh, legt einfach mal los. Bringt die Strophen auf Papier, dreht sein Weedbier. Ja, Prost, hab nen großen Appetit und ein Riesenloch in meinem Magen. Poesie auf Beatzeilen, die einschlagen.